Anhang: Die Erde ist hohl. Vor etwa 3 Jahren bekam ich einen unerwarteten Besuch von einem weltbekannten Schriftsteller. Er kam aus Deutschland, um mir ein außergewöhnliches Dokument zu überreichen, ein Schreiben von einem deutschen U-Boot-Fahrer geschrieben, welcher behauptet, sich innerhalb der Erde zu befinden, weil Rudolf Hess und Haushofer recht hatten, die Erde ist hohl hinzufügend. Der handgeschriebene Brief in Deutsch ist auf dem 20. April 1947 datiert, auf den Jahrestag der Geburt von Adolf Hitler. Wir geben es neben seiner Übersetzung in Spanisch wieder, außerdem ein anderes Schreiben von 1990 in Englisch, in welchem der Empfänger des Ersteren zu erklären versucht, was geschah. Diese Dokumente bestätigen all das, was wir seit vielen Jahren über den esoterischen Hitlerismus geschrieben hatten. Und es ist nicht das erste Mal, dass diese Synchronismen kommen, um uns zu unterstützen, denn, wie sagt der Alchemist, wenn du die rechte Arbeit machst, kommen unbekannte Freunde, um dir zu helfen. Und auch wenn du dich alleine in deinem Zimmer befindest, werden deine Gedanken über Millionen Meilen entfernt gehört. Der handgeschriebene Brief, adressiert an Hans Willi, datiert auf den 20. April 1947 mit dem Text: Lieber alter Kamerad, diese Nachricht wird eine Überraschung für dich sein. Das U-Boot 209 hat es geschafft. Die Erde ist hohl. Dr. Haushofer und Hess hatten recht. Der gesamten Mannschaft geht es gut, aber sie kann nicht zurückkehren. Wir sind hier keine Gefangenen. Ich bin sicher, dass diese Nachricht dich erreichen wird. Es ist die letzte Verbindung mit dem U-209. Wir werden uns wieder begegnen, Kamerad. Ich bin in Sorge für jene, welche ihr Leben auf der Oberfläche der Erde zu verbringen haben, seit der Führer gegangen ist. Gott segne immer unser Deutschland mit herzlichen Grüßen. Es folgt das Schreiben von Hans Willi an Howard und Emma Jean, datiert vom 8. Mai 1990. Die Übersetzung aus dem Englischen lautet: 8. Mai 1990. Lieber Howard und Emma Jean, die zwei empfangenen Schriftstücke vom 7. Mai und die RC hab vielen Dank. Die Mission des U-209 war eine der fantastischsten Missionen des Dritten Reiches. Es schließt sicherlich den okkulten, esoterischen Einfluss von Hitler, Himmler, Heydrich und natürlich Herrn Dr. Karl Haushofer ein. Die Mission des U-209 war, alten Karten zu folgen und eine riesige Unterseegebirgsöffnung zu betreten. Von dieser glaubte man, dass sie zum Mittelpunkt der Erde führt. Ja, es wurde geglaubt, dass in dieser Mitte Agartha liegt. Das U-209 kehrte nicht zurück, und so der Brief von einem alten Freund, der an Bord des 209 war. Dieser Brief gibt an, dass des U-209 Mission erledigt wurde, dass die Erde hohl ist und nicht nur das, von einer überlegenen arischen Rasse bewohnt ist. Das Boot wurde von Heinrich Borda befehligt. Die Mission war Asgard betitelt. Der Mann, welcher mir den Brief schrieb, während ich bei meinem Cousin war, war Josef Mund, Sonderbeauftragter des Reichs geheimnisvollen Ahnenerbeamtes unter Himmler und Heydrich. Dieses ist und ist es noch immer Ahnenamt der nordischen Rasse, welche vom Norden kam und glaubte, dass sie aus einer Öffnung in der Nähe des Nordpolargebietes kam, welche zum Mittelpunkt der Erde führte. Viele alte nordische Legenden behaupten dies ebenso wie mehrere Legenden der amerikanischen Ureinwohner, der Amerindians. Mund war nicht in Argentinien, der Brief wurde von dort geschickt, behauptet, dass das U-209 seine Mission erfüllt hatte, aber niemand könne zurückkehren, doch sie wären keine Gefangenen, höchst befremdend, und ich weiß, dass es der Glaubwürdigkeit und dem vernünftigen Denken trotzt, aber ich denke, dass es viele Dinge gibt, von denen wir nichts wissen. Haushofers sehr seltsame Erklärungen über den Obelisk in Runenzeichen, jenseits dieses Punktes liegt Agartha, und dass es im Himmel und in der Erde mehr Dinge gibt, als der Mensch erträumt hat. Wie vorher angegeben, gab es im Dritten Reich einen sehr tiefgreifenden Einfluss des Okkulten Oder ist okkult manchmal Wahrheit, welche noch nicht verstanden wird, oder vielleicht alte Wahrheit, die der Mensch verlor, es auf dem Weg in diese Welt verlierend? Das 629 hat seine Begegnung mit einer Flugscheibe außerhalb Afrikas im Mai 1943. Irgendwo existiert dieser Film immer noch. Ich denke, es sind sehr wahrscheinlich die allerersten Fotos von einer Flugscheibe, später von beiden Alliierten und Luftwaffenpiloten über Europa gesehen. Einen höchst vergnüglichen Aufenthalt euch beiden, meine lieben Freunde in Europa. Dein Blut ruft dich, Howard. Dieses heilige deutsche Blut, ein Engel vor dir und ein Engel in deinem Rücken zu deinem Schutz und Geleit während unterwegs. Gott schütze euch beide. In Treue, Willi, Siegen. Ende des Buches. Die Grafiken und Bilder in diesem Buch sind im anhängenden PDF zu ersehen.